Ich steh im Studio, denk mir nix dabei. Da marschieren die Wappler ein. Die Typen von Crips sind in der Hitten. Beb da drin, versteck deine Titten. Ja, das ist eine von den Fühn. Doch ich tu nicht was, ich will nur spielen. In dem Haus gingen's ein und aus. Keiner von uns macht, seh was draus. Die Schlampen, die Nutten und die Biatch. Die eine wird Anwalt, die andere die Ort. Das ist ein Lebensstil, den jeder will. Bei dem ganzen Matchbad kannst du nicht verkühlen. Wie sie seht, bin ich ein Raucher oder ein Nikotinbraucher. Ich scheiß aufs Nichtraucherschutzgesetz, während ich die Texte witz. Ja, jetzt habt ihr gehört, wie das funktioniert im Studio, wenn wir gerade nicht aufnehmen. Jetzt will ich nur ein bisschen was sagen von mir. Ein kleiner Part über mich, über meinen Stil. Ja. Und Lox Triple Life, Alter. Die wissen, was angeht. Okay. Yeah, gib ihm, komm! Lox Triple ist die Crew, die das Game regiert. Es wird nur dauern, bis er jeder da kapiert. In der Crew sind wir zu viert. Jede alte Hupte haben und masturbiert. Das ist ein lazy Solo-Track. Als kleiner Beweis, das ist Jack. In Mundort und in Hochdeutsch. Ich behandle jeden Text gleich. Für mich ist Musik eine Religion. Ich werde euch damit belohnen. Ich kann da fließen, den Style wechseln. Denn ich verstehe das Texten. So wie die drei anderen Jungs rappen. Das ist unsere Kunst, dass mich jeder versteht, ein Hochdeutsch-Part. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Yeah, also, das war's von mir, Lazy. Wir finden's auf Facebook, Lazy Rap, YouTube, Lazy Rap. Der Beat ist von rappers.in. Könnt ihr euch ruhig fertig anhören, der ist extrem leibend. Danke nochmal an den Freezy fürs Aufnehmen. Danke.